castmal.at. Ja, liebe Leserinnen und Leser von castmal.at, wir sind hier jetzt bei unserem letzten Audiotagebuch und zwar sind wir gerade in Dublin, die letzten paar Tage. Ja, und da haben wir besucht zum ersten einmal das Guinness Storehouse. Markus, was war für dich hier das besondere Highlight im Guinness Storehouse? Ich weiß es nicht. Das Guinness Storehouse ist halt für Touristen gemacht. Man bekommt ein bisschen einen Einblick in die Geschichte des Guinness-Bieres und ja, man kann halt oben in dieser Gravity Bar, das ist die höchste Bar Dublins, kann man dann ein Guinness trinken. Dort hat man dann eine Aussicht über ganz Dublin. Bei Schönwetter sehr empfehlenswert. Und ansonsten, ja, gibt es halt einen riesigen Guinness-Shop, wo man sich jeden Schnickschnack mit Guinness-Aufdruck kaufen kann. Das ist mir jetzt so in Erinnerung geblieben. Ja, also ich muss dich noch kurz korrigieren. Man kann dort oben ein Guinness trinken, aber es ist im Eintrittspreis inkludiert sozusagen. Natürlich gibt es auch alkoholfreie Getränke für Kinder und sonstige, die halt nicht unbedingt jetzt ein Guinness wollen. Ja, für mich war das schon ein Highlight. Der Markus ist da jetzt etwas skeptisch dem gegenüber, glaube ich, weil er schon mal dort war. Aber es stimmt schon, es ist recht kommerziell aufgezogen und die Eintrittspreise sind auch ganz stolz. Ich glaube 15 Euro für Erwachsene und wir haben gezahlt 11 als Studenten. Ja, dann haben wir noch besucht, also zumindest nicht ich, der Markus hat den Zoo besucht. Was willst du uns dazu sagen zu dem Zoo? Ist der genauso schön wie Schönbrunn oder gibt es da, ja, gibt's da irgendwelche Abweichungen? Ja, zuallererst habe ich mir gedacht, dass der Zoo nicht wirklich groß ist. Letztendlich habe ich dann doch 2,5 Stunden dort verbracht. Zuallererst das Positive, das Elefantengehege ist sehr schön. Also da kann man nichts vorwerfen dem Zoo, dem Dubliner Zoo. Sonst sind sehr viele Gehege, würde ich sagen, auf dem Niveau von Schönbrunn von vor 15 Jahren. Ja, Schönbrunn ist besser, ist schöner. Dublin ist aber auch okay. Kann man nicht meckern. Mensch. Ja, ich selbst habe dann besucht das Trinity College in Dublin. Ich meine, Markus war auch kurz dort, aber ich war halt dann auch drinnen in der Ausstellung zum Book of Kells. Ja, es ist ein Buch in Latein geschrieben, wo laut Markus zumindest jeden Tag eine Seite umgeblättert wird. Also wer das ganze Buch lesen will, kann natürlich jeden Tag hingehen und immer die aufgeschlagenen beiden Seiten lesen. Ich hatte das Pech, dass gerade die Seite aufgeschlagen war, wo zwei Bilder waren. Also ich konnte nichts lesen davon. Gut, aber ich kann auch kein Latein. Ja, ansonsten ziemlich kleine Ausstellung. Die Old Library ist zwar sehr schön, circa 60 Meter langes Gebäude, aber schlussendlich habe ich dort auch wieder fast 10 Euro Eintritt bezahlt und für diese kleine Ausstellung im Gegensatz zum Guinness Storehouse, was doch 5 Stockwerke oder so hat, nicht unbedingt ein gerechtfertigter Eintrittspreis. Ja, ich war dann speziell noch bei meiner Kirche, bei der St. Patrick's Cathedral. Wenn man selbst diesen Namen hat, muss man diese natürlich einmal in seinem Leben besuchen. Das habe ich auch getan. Und ich habe mich auch ins Innere gewagt dieser Kirche, was mich wieder 4,50 Euro gekostet hat. Also, wenn ich nicht wirklich interessiert daran gewesen wäre, dann wäre ich vermutlich draußen geblieben. Ja, da sieht man schon, ziemlich teuer alles in Dublin, wie generell euch auch in Irland. Allerdings sind dafür hier die Essenspreise irgendwie etwas niedriger, oder sie kommen mir zumindest irgendwie niedriger vor als sonst, wo wir immer am Land unterwegs waren von Irland. Ja, wo dann auch der Markus und ich noch waren, zwar getrennt und wo wir auch dann noch hingehen werden, ist das Temple Bar Viertel, wo es einige ganz gute Pubs gibt. Ja, und da werden wir uns jetzt kurz am letzten Tag vor unserer Abreise noch ein gemütliches Palmas Ciders genehmigen und den Tag ausklingen lassen. Morgen um 4 Uhr heißt es aufstehen. Markus, willst du noch irgendetwas sagen? Ja, ich bin auch noch da. Nein, ich glaube, du hast alles Unnütze gesagt. Und das war's mit Irland, das war's mit Dublin. Hört euch unseren Krimi an. Postet ein paar Kommentare oder auch nicht. Habt Spaß oder auch nicht. Und ja, das war halt Irland, nicht? Oder? Was? Ja, das war Irland, wie der Markus schon gesagt hat, unser Hörspiel, was wir extra für euch hier produziert haben, nicht verpassen. Gewidmet unserem treuesten Leser Henrik Wittecker. Zumindest glauben wir, dass er der treueste Leser ist. Ja, das war's. Viel Spaß noch. Freut euch auf den nächsten Content und tschüss.